Ich war Sie gestern alle so leid«, wandte sich Raskolnikow an Porfirij Petrowitsch mit einem dreist herausfordernden Lächeln. »Und ich lief Ihnen einfach davon, um mir eine andere Wohnung zu mieten, damit Sie mich nicht wiederfänden. Und ich nahm dazu noch einen Haufen Geld mit. Herr Samjotow hat ja das Geld, das ich bei mir hatte, gesehen. Aber was sagen Sie, Herr Samjotow? War ich gestern vernünftig oder im Fieber? Entscheiden Sie unseren Streit.« Er hätte in diesem Augenblick Samjotow erwürgen mögen, so sehr missfielen ihm dessen Blick und Schweigen. »Meiner Ansicht nach redeten Sie sehr vernünftig und sogar schlau.« »Sie waren bloß sehr reizbar«, erklärte Samjotow trocken. »Und heute sagte mir Nikodim Fomitsch«, bemerkte Porfirij Petrowitsch, »er hätte Sie gestern noch sehr spät in der Wohnung eines überfahrenen Beamten getroffen.« »Ja, zum Beispiel schon dieser eine Zwischenfall«, fiel ihm Rasumichin ins Wort. »Hast du dich nicht wie ein Verrückter aufgeführt bei diesem Beamten? Das letzte Geld hat er der Witwe für die Beerdigung gegeben. Nun gut, wenn du helfen wolltest, hättest du ihr 15 oder 20 Rubel geben und wenigstens 3 Rubel für dich zurückbehalten können. Du aber schenktest ihnen alle 25. Vielleicht hatte ich irgendwo einen Schatz gefunden. Und du weißt das bloß noch nicht. Darum war ich gestern auch so freigebig. Herr Samjotow weiß, dass ich einen Schatz gefunden habe. Entschuldigen Sie bitte«, wandte er sich mit zuckenden Lippen an Porfirij Petrowitsch, »dass wir Sie schon eine halbe Stunde lang mit kleinlichem Geschwätz langweilen. Sie werden uns sicher schon lästig finden, nicht wahr?« »Aber ich bitte Sie, im Gegenteil.« »Im Gegenteil. Wenn Sie wüssten, wie Sie mich interessieren. Es ist amüsant zuzusehen und zuzuhören. Und ich bin offen gesagt so froh, dass Sie endlich gekommen sind. Aber dann lass uns doch wenigstens Tee trinken. Die Kehle trocknet einem ja aus«, rief Rasumichin. »Eine ausgezeichnete Idee. Vielleicht beteiligen sich alle. Aber willst du nicht vor dem Tee etwas Gehaltvolles?« »Nein, nun mach schon!« Porfirij Petrowitsch ging hinaus, den Tee zu bestellen.